Nachttaxi. Wenn spät abends neben dir ein Taxi anhält, das du nicht bestellt hast, und der Fahrer die Scheibe herunterlässt und fragt, wo soll's hingehen? Dann sag, wer weiß wohin. Und steig ein. Draußen siehst du die hellen und dunklen Fenster der Stadt. Und der Fahrer erzählt Geschichten von anderswo und von nebenan. Und das Radio spielt. Fahr mit. Solange bis du weißt, du bist da. Und wenn du aussteigst, vergiss das Trinkgeld nicht. Добрый вечер, и як шамляр, бонсуар. Guten Abend bei Nachttaxi. Euer Taxler heißt wie immer Martin Auer. Heute ist der 13. Februar 2014. Heute vor 80 Jahren haben in Steyr, St. Pölten, Weiz, Eggenberg bei Graz, Kapfenberg, Bruck an der Mur, Ebensee und Wörgl, Schutzbündler gegen die Zerschlagung der Demokratie gekämpft. Heute vor 80 Jahren sind sie im Karl-Marx-Hof, Goethe-Hof, Sandleitenhof, im Reumann-Hof und im Schlingerhof verschanzt gewesen und das Bundesheer hat mit Kanonen auf sie geschossen. Ich habe gerade ein großes Internetprojekt zum Februaraufstand abgeschlossen, einen Wien-Führer mit Foto-, Audio- und Video-Stories zu den Orten des Kampfs. Man findet ihn unter februarkämpfe.dort.pw. Februarkämpfe.dort.pw. Dort kann man auch ausführlich die Vorgeschichte der Februarereignisse nachlesen und nachhören. Heute werde ich einige Ausschnitte aus den Berichten der Kämpfer und Kämpferinnen bringen und Gedichte aus der Zeit. Ich habe meine Großeltern nicht gekannt. Die Eltern meines Vaters sind in der Gaskammer von Treblinka ermordet worden. Der Vater meiner Mutter ist an den Spätfolgen einer Weltkriegsverletzung gestorben, als sie knapp 3 Jahre alt war. Und ihre Mutter ist an den Folgen einer unsachgemäß durchgeführten Abtreibung gestorben, als meine Mutter fast 10 war. Der Vater meiner Mutter hatte 2 Schwestern, die unverheiratet geblieben waren. Bei denen ist meine Mutter dann aufgewachsen, nachdem sie noch 2 schreckliche Jahre in einem faschistischen Waisenhaus verlebt hatte. Das waren meine Ersatzgroßmütter, die Hildertant und die Wikitant. Nachdem sie aber fast immer gemeinsam aufgetreten sind, haben sie nur die Tanten geheißen. Die beiden sind 1897 und 1898 geboren, als 11. und 12. Kind ihrer Eltern. Hutstaffiererin haben sie gelernt. Im Ersten Weltkrieg war die eine Straßenbahnschaffnerin und die andere hat in einer Munitionsfabrik gearbeitet. Nach dem Krieg waren sie in der Hutfabrik Gebrüder Böhm als Saisonarbeiterinnen beschäftigt. Durch die ständigen Arbeitsunterbrechungen sind sie nie in den Genuss eines bezahlten Urlaubs gekommen. In den 30er Jahren waren sie arbeitslos. Als ich ein Kind war, haben sie in Heimarbeit Schleifen für die Bonbonieren der Heller Zuckerlfabrik gemacht. Die beiden sind in eine sozialdemokratische Familie hineingeboren. Ihr Vater hat die Gewerkschaft der Metalldrücker in Österreich gegründet. Als junge Mädchen sind sie schon in die Partei eingetreten, gleich nach dem Weltkrieg. Sie gehörten immer zu den Linken in der Partei und nach dem Februar 34 sind sie dann Kommunistinnen geworden. Warum sie nie geheiratet haben? Zuerst mussten sie für ihre Eltern sorgen, denn für die hat es noch keine Altersrente gegeben. Der Vater ist 1925 mit 70 Jahren gestorben, die Mutter 1929. Ein Jahr nach dem Tod der Mutter ist ihr älterer Bruder gestorben, mein Großvater, und sie haben ihm am Totenbett versprochen, meiner Großmutter und den Kindern beizustehen. Sie waren immer für alle da, für die ganze ausgebreitete Familie. Wenn sie uns besucht haben, haben sie immer etwas mitgebracht, einen Apfelstrudel oder einen Hasenbraten, und dann haben sie sich nicht zum Tisch gesetzt, um Kaffee zu trinken, sondern sind in die Küche gegangen, um Geschirr abzuwaschen oder haben meine Mutter gefragt, ob sie nichts zum Bügeln oder zum Stopfen hat. Ihr ganzes Leben sind sie in der Wohnung geblieben, in der sie aufgewachsen sind. Buchengasse 100, im Parterre, Zimmerkuchelkabinett, Wasser und Klo am Gang. Ihr jüngster Bruder, der Otto-Onkel, war 1923 dem Schutzbund beigetreten. Er war Adjutant des Kommandanten Major Eifler. 1927 ist er aus Enttäuschung über das Versagen der Sozialdemokraten beim Justizpalastbrand aus dem Schutzbund ausgetreten. 1934 hat er im Simmeringer E-Werk gearbeitet und er war es, der den entscheidenden Hebel heruntergedrückt hat, um den Strom auszuschalten und das Signal zum Generalstreik zu geben. Nach den Kämpfen haben ihn die Tanten dann versteckt. In der Nazizeit haben sich die Genossen von der Roten Hilfe in der kleinen Wohnung in der Buchengasse getroffen. Der Otto-Onkel hat als Gemeindebediensteter für die Rote Hilfe Lebensmittelkarten gefälscht. Und als er dann in Mauthausen im KZ war, haben ihn die Tanten besucht und ihm Lebensmittel ins Lager geschmuggelt. Solche waren das, diese Tanten. Und am 1. Mai sind sie marschiert, hinter der roten Fahne. Als ich sie gekannt habe, war es die Fahne der Kommunisten. Und sie haben gesungen. Wir sind das Bauvolk der kommenden Welt. Wir sind der Sämann, die Saat und das Feld. Wir sind die Schnitter der kommenden Maat. Wir sind die Zukunft und wir sind die Tat. So flieg, du Flammende, du rote Fahne, voran dem Wege, den wir ziehen. Wir sind der Zukunft getreue Kämpfer. Wir sind die Arbeiter von Wien. Diese Frauen, die nie etwas gekannt haben als Arbeit und Kampf, Kampf und Arbeit, sie waren sicher. Wir sind die Zukunft. Wir sind die Tat. Und so wie sie sind vor 1933 Zehntausende marschiert, Hunderttausende, hinter der roten Fahne der Sozialdemokratie. Sie sind aus ihren Elendswohnungen gekommen, schlecht ernährt, müde vom Hackeln in der Bude, müde vom ewigen Sparen und Rechnen, müde vom Ausbessern der Kleider für die Kinder, müde davon, das Essen für die Familie zusammenzukratzen, müde vom Anstellen um die Arbeitslosenunterstützung. Sie haben ihre besten Kleider angezogen, um den Tag der Arbeit zu feiern. Und sie waren sich sicher. Wir sind das Bauvolk. Wir sind die Zukunft. Wir sind die Arbeiter von Wien. Sie waren stolz, Arbeiter und Arbeiterinnen zu sein. Stolz, Proletarier zu sein. Meine Tanten, sie waren sich sicher, dass sie kommt, die große Zukunft. Dass sie kommt, die Gesellschaft, in der es keine Klassen mehr gibt, keine Armen und Reichen, keine Ausgebeuteten und Ausbeuter. Sie waren sich sicher, dass sie kommt, die Gesellschaft, in der jeder nach seinen Kräften zum gemeinsamen Leben beisteuert und jeder bekommt, was er braucht. Sie waren sich sicher, dass die Zeit kommt, in der es keine Kriege mehr gibt. Und sie waren sich sicher, dass nicht irgendein Erlöser diese Zukunft bringen würde, nicht ein vom Himmel Gesandter und auch kein irdisches Genie, sondern dass sie selbst es waren. Sie und ihresgleichen, die diese Zukunft erschaffen würden. Die Arbeiter und Arbeiterinnen. Sie haben sich nicht als die Erniedrigten und Beleidigten gefühlt. In ihrem Bewusstsein hat die Zukunft schon Gestalt gehabt. In ihrem Herzen waren sie schon die Sieger. Wie auch die Lüge uns schmähend umkreist, alles besiegend erhebt sich der Geist. Kerker und Eisen zerbricht seine Macht, wenn wir uns rüsten zur letzten Schlacht. Die, die im Februar 34 die Gewehre ausgegraben haben, die sich zum Kampf gestellt haben, obwohl sie gewusst haben, dass es aussichtslos war, das waren die, die sich diesen Stolz nicht nehmen lassen wollten, die nicht die Erniedrigten und Beleidigten sein wollten, sondern die Zukunft und die Tat. Manchmal sitze ich beim Souper und ich fühle mich wohl, denn die Weine sind gut und die Damen frivol. Und ich spüre, ich bin reich und ich hab's weit gebracht. Und ich sehe durch das Fenster und da draußen ist Nacht. Und da draußen gehen im Schritt und im Tritt und im Trott Demonstranten durch die Straße, ach du lieber Gott. Und die sind ganz zerlumpt und da draußen ist kalt. Warum gehen sie hinaus? Man verkühlt sich so bald. Und sie klopfen ans Fenster und sie drohen und schreien, gibt's uns Arbeit und Brot, ihr seid schuld an unserer Pein. Ach du meine Güte. Ja, das sagt einem doch der gesunde Menschenverstand. Den Letzten, den beißen die Hunde. Die Letzten gehen immer zugrunde. Die anderen leben gemäß ihrem Stand, so war es zu jeglicher Stunde. Wer's ändern will, ist Hirn verbrannt. Das sagt einem doch der gesunde Menschenverstand. Wenn mir mal was gelang und ich zähle den Gewinn und ich lächle und streichle vergnügt mir das Kinn, denn ich hab mit besonderem Glück spekuliert und ich ernte die Früchte, die Firma floriert. Ach, da schreibt so ein Blatt, ich verschulde die Not, weil ich Braten ess und Torte, hätten andere kein Brot. Und ich beute das Volk aus, das krank ist und friert. Und ich fahr nach St. Moritz und der Arbeiter krepiert. Doch es komme der Tag, da das Volk sich befreit, dann seien alle gleich in Brüderlichkeit. Oh, du meine Güte. Ja, das sagt einem doch der gesunde Menschenverstand. Den Letzten, den beißen die Hunde. Die Letzten gehen immer zugrunde. Die anderen leben gemäß ihrem Stand. So war es zu jeglicher Stunde. Wer das ändern will, der ist hirnverbrannt. Das sagt einem doch der gesunde Menschenverstand. Im Herbst 33 haben wir eine Rede von Otto Bauer im Arbeiterheim gehört. Der Wehrsport hat dort Saalschutz gehabt. Wir sind links und rechts gestanden und ich ganz nah beim Otto Bauer. Es war eine Rede, in der er eben gesagt hat, dass es so nicht mehr weitergehen kann und es nicht mehr weitergehen wird. Ich erinnere mich noch an seinen Schlusssatz. Und wenn die Regierung noch einen kleinen Schritt weitergeht, dann werden wir Russisch sprechen. Tosender Applaus. Wir haben das wirklich für bare Münze genommen, zumindest wir Wehrsportler schon, die Jungen. Die haben das Gefühl gehabt, es steht bevor und es wird wahrscheinlich zu einem Kampf kommen, so war die Stimmung. Wir haben nicht abgewogen. Es hat uns genügt, dass er das gesagt hat. Die Leute haben ein Vertrauen gehabt in die Menschen, in die Parteiführung. Das waren die Menschen, die es schaffen werden und denen man vollständig vertrauen kann.

Jeder hat sich noch 2 Magazine in die Tasche gesteckt. Alles hat schnell gehen müssen. Und auf der Straße hat es bereits eine Ansammlung gegeben. Die Leute waren unheimlich neugierig. Alle haben geschaut, was da los ist. Auf einmal hat einer geschrien, Polizei ist im Anmarsch. Die Nervosität ist noch ärger geworden. Im Haustor habe ich immer noch gewickelt, damit ich das aufbekomme. Mit Mühe und Not habe ich im Laufen das Magazin ins Gewehr hineingeschoben und raus auf die Straße. Wir sind bis zur Kopfstraße gelaufen. Wie wir ums Eck kommen, ich war so im hinteren Teil der Gruppe, ist vorne schon geschossen worden. Die Polizei ist die Kopfstraße heruntermarschiert, über die ganze Straße in Ketten formiert und die Gewehre im Anschlag. Es war wahrscheinlich so, und das war unser Glück, dass die genauso überrascht waren wie wir, weil die hätten uns glatt über den Haufen schießen können. Es ist zu einer unregelmäßigen Schießerei gekommen. Wir haben im Laufen geschossen, ohne Ziel, eben auf das Ganze da vor uns. Dann ist aber schon gezielter geschossen worden und wir haben uns hinter Bäumen verschanzt. Die Polizisten sind auch auseinandergespritzt, ein paar von ihnen sind umgefallen, es hat schon ein paar Treffer gegeben. Auf einmal haben sie sich zurückgezogen, fluchtartig, haben die mitgeschleppt, die gelegen sind, und sind zur Panikengasse geflohen, gleich ums Eck. Der Vorteil, den wir hatten, war vorbei, denn wenn wir ums Eck gekommen wären, wären wir im Schussfeld der Polizeiwachstube gewesen. Das haben wir nicht riskieren können. Rassistischer Volksverführung, die Zeit demagogischer Volksführung und absoluter Parteienherrschaft ist vorüber. Wir wollen den sozialen, christlichen, deutschen Staat Österreich auf ständischer Grundlage unter starker, autoritärer Führung. Ballade von der gemeinsamen Schüssel. Genug gekämpft, die Zeit ist schwer, vertragen wir uns ein bissel. So sprach zum Knechte fromm der Herr, komm, iss an meiner Schüssel. Umstrahlt von Klassenharmonie, Ölzweige in den Haaren, so nahmen Platz am Tische sie wie vor 200 Jahren. Der Herr griff in die Schüssel und nahm sich den größten Happen. Da öffnete der Knecht den Mund, wollte in die Schüssel tappen. »Halt«, rief der Herr, »dir fehlt, ich seh's, das nationale Gewissen. Gedenk des mageren Staatsbudgets«, und nahm den zweiten Bissen. Der Knecht griff wieder in den Topf. »Halt«, sprach der Herr aufs Neue, »denk nach, wo hast du deinen Kopf? Jetzt komm doch ich an die Reihe.« Sprach's, aß. »Herr, ich bin arbeitslos«, sagte der Tischgenosse, »ach, lassen Sie mich einmal bloß«, und griff nach einem Kloße. Den schnappte aber der Herr geschwind, »sei doch nicht ungeduldig, wir sind ein armes Land, wir sind den Knödel dem Ausland schuldig.« »Zur Abwechslung komm ich nun dran«, sprach er und aß gleich weiter. »Und jetzt wohl ich«, bat leis der Mann, »ich war Saisonarbeiter.« »Saisonarbeiter«, schrie der Herr, »dann warte noch 2 Wochen«, und aß und aß und ließ nur mehr im Topfe übrig die Knochen. »Gebt, Hunger plagt mich«, hat verstört der Knecht zuletzt dem Herrn beteuert. »Du hast genug am Staat gezehrt, jetzt wirst du ausgesteuert. Ich selbst mag zwar den Knochen nicht, doch will mein Bluthund naschen. Mahlzeit, mein Freund, tu deine Pflicht und geh die Schüssel waschen.« »Nein.« »Nein? Verhetzter, fort von hier, auf deinen Proletenrüssel den Frechen, schmeiße sonst ich dir unsere gemeinsame Schüssel.« Sprach's, tat's. Die Klassenharmonie nahm so einen trüben Verlauf. Der Knecht, sonst fromm, protestierte und schrie. Umsonst. Er hatte so gründlich wie nie den gemeinsamen Scherben auf.